Estem escoltant Contrabanda, una ràdio lliure i independent a Barcelona. El 91.4 de la freqüència modulada, les ones radiofòniques des de 1991. Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen. Beginnen möchte ich die heutige Sendung mit einem Lied der Stuttgarter Post-Punk-Gruppe Die Nerven. Die Gruppe gründete sich 2010, wie gesagt, in Stuttgart. Und die Gründungsmitglieder sind Julian Knoth, der ist für Gesang und den Bass zuständig, und Max Rieger, ebenfalls für Gesang und an der Gitarre. Die aktuelle Besetzung sind Julian Knoth, Max Rieger und Kevin Kuhn am Schlagzeug. Ein paar kurze Worte zur Geschichte. Wie gesagt, 2010 in Esslingen am Neckar zunächst als Lo-Fi-Band von Julian Knoth und Max Rieger gegründet. Die beiden veröffentlichten mit dem Schlagzeuger Philipp Knoth zwischen 2010 und 2012 diverse MP3-Alben. Mit dem Demo-Album Asoziale Medien von 2012 konnte die Band schließlich einen Plattenvertrag beim Independent-Label This Charming Man Records erreichen. Im Dezember 2012 erschien über This Charming Man Records das Album Fluidum. Das darauffolgende Album Fun, produziert von Ralf Milberg, bringt schließlich 2014 den Durchbruch. Jan Wigger von Spiegel Online bezeichnete das Album als eine der wichtigsten und besten deutschsprachigen Platten dieses Jahrzehnts. Genug der Vorrede, hören wir die Gruppe selbst und danach gibt es harte politische Informationen. Jo! Immer mehr, immer Nun möchte ich noch über ein wichtiges kulturelles Ereignis des vergangenen Sommers berichten, nämlich über die Preisverleihung der Fundación Stiftung Angelus Novus. Da gab es die erste Ausgabe der Walter Benjamin Preise für Art, Pensament, Memoria, Kunst, Denken und Erinnerung. Ausgezeichnet wurden Personen aus Kunst und Wissenschaft, die sich für die Verbreitung der Ideen und des Werks des Philosophen Walter Benjamin verdient gemacht haben. Die Preisverleihung fand am vergangenen 17. September von 19 bis 21 Uhr in La Virreina Centre de la Imatge an der Rambla von Barcelona statt. Der Saal war übrigens bis auf den letzten Platz besetzt. Es waren über 120 Leute da. Wir mussten sogar Freunde und Bekannte ausladen, weil eben nicht genug Raum zur Verfügung stand. Claudia Callas und ich hatten die Gelegenheit, noch einmal unser Hörspiel Walter Benjamin, Experiencia en Tiempos Sombríos, Walter Benjamin, Erfahrung in finsterer Zeit, einem breiten Publikum vorzustellen. Die Leute haben über eine halbe Stunde unserem Hörspiel gelauscht. Und das war sehr schön. Es gab einen riesen Applaus. Mit dem Angelus Novus Preis wurden in den 8 preiswürdigen Kategorien folgende Personen für ihre Beiträge zum Angedenken an den Philosophen Walter Benjamin ausgezeichnet. Da ist zuerst einmal der Preis für Recerca auf Katalanisch, Forschung. Der ging an Herrn Georg Wiesing-Brandes. Herr Georg Wiesing-Brandes hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Walter Benjamin, das Pariser Adressbuch, eine Biografie des Exils im Spiegel, bei Nimbus 2025 verlegt. Georg Wiesing-Brandes hat 10 Jahre lang den Adressen in Walter Benjamins Adressbüchlein aus dem Pariser Exil nachgespürt und wichtige Informationen über die 300 Personen, mit denen Walter Benjamin während seines Exils Kontakt hielt, herausgefunden. Hiermit wird auch die These widerlegt, dass Benjamin sich alleine und isoliert gefühlt hätte. Viele Irrtümer und Ungenauigkeiten in früheren Walter Benjamin-Biografien konnte Herr Wiesing-Brandes aufdecken. Der nächste Preis wurde in der Kategorie Diffusion, Verbreitung, verliehen, und zwar an Frau Claudia Callas und Herrn Detlef Jeskarts, also meine Wenigkeit. Wir erhielten den Preis für unser Hörspiel Walter Benjamin, Experiencia en Tiempos Sombríos. Von diesem Hörspiel gibt es auch eine deutsche Version, Walter Benjamin, Erfahrung in finsteren Zeiten. Text und Idee stammt von Claudia Callas. Technik und Soundgestaltung von Detlef Jeskarts, veröffentlicht übrigens bei Contrabanda FM, das freie Radio in Barcelona. In der Laudatio heißt es, für die Schaffung eines Programmes, eines Radioprogrammes zur Verbreitung des Lebens und des Werks des Philosophen Benjamin in einem Medium, das Walter Benjamin zwischen den Jahren 1929 und 1932 selbst genutzt hat, um seine Philosophie und seine Lebensanschauung Kindern und jungen Leuten nahezubringen. Die nächste Preiskategorie war Übersetzung, Traduktion. Der Preis ging posthum an Frau Pilar Estelrig Arce. Sie lebte zwischen 1952 und 2024. Frau Arce war Lehrstuhlinhaberin für deutsche Philologie an der Universität in Barcelona und Dekanin der Fakultät für Übersetzung und Dolmetschen an der Universität Pompeu Fabra hier in Barcelona. Der Preis wurde ihr verliehen für ihre Übersetzungen, unter anderem der Werke Walter Benjamins, ins Katalanische. Dann wurde der Preis für Philosophie, Ästhetik und zeitgenössisches Denken verliehen. Der Preis ging an Frau Fina Birulés für ihr Werk Hannah Arendt, El Mon en Joc, Hannah Arendt, Die Welt steht auf dem Spiel, erschienen 2023 im Verlag Arcadia. In der Laudatio heißt es hier, sie habe einen großen Beitrag für das zeitgenössische philosophische Denken geleistet. Es gab dann einen Preis für verlegerische Arbeit auf dem Gebiet Philosophie, Ästhetik und zeitgenössisches Denken. Der Preis ging hier an den Verlag Editions Enuanda in Sabadell. Da heißt es, für die Verbreitung der Philosophie auf Katalanisch, sowohl der klassischen historischen Philosophie, Sokrates, Kant, Hegel, als auch der Philosophie des 20. Jahrhunderts und der neuen Visionäre, Marx, Heisenberg, Habermas und natürlich Walter Benjamin. Den Preis für Memoria y Exili, Angedenken und Exil, bekam Herr Rafael Escudero Alday für sein Buch Quando Antígona encontró a Benjamin, als Antigone Walter Benjamin traf, erschienen in der Editorial Trotta 2024. Escudero Alday ist Jurist und Philosoph und Spezialist auf dem Gebiet der sogenannten Memoria Historica in der spanischen Demokratie des Angedenkens, des historischen Angedenkens, im Kontext der Verbrechen des Frankismus, die zum allergrößten Teil immer noch ungesühnt sind und immer noch sind tausende Opfer hier in Spanien verscharrt in irgendwelchen Straßengräben und es hat nie Reparationen oder ein Eingeständnis der Schuld des spanischen Staates gegenüber den Opfern der frankistischen Massaker gegeben. Anschließend wurde in der Kategorie Trajectoria Lebenswerk Herr Manuel Reyes Mate geehrt. Der ist Philosoph, er hat übrigens seine Doktorarbeit an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster schon 1972 geschrieben und hat dann an der Autonomen Universität in Madrid ab 1980 gelehrt. Er wird geehrt für sein Lebenswerk als Forscher und Analyst der Philosophie der Geschichte, des Eingedenkens und Gedächtnisses und des Judaismus und für die Interpretation der geschichtsphilosophischen Thesen von Walter Benjamin in seinem Buch Medianoche en la Historia, Mitternacht in der Geschichte, 2006 erschienen, über Walter Benjamin und die Philosophie nach dem Holocaust. In der Kategorie Künstlerisches Schaffen, Creación Artística, wurde einer der bekanntesten zeitgenössischen Komponisten hier in Katalonien, Herr Antoni Ros Marbà, geehrt. Ros Marbà ist mit seinen 88 Jahren der älteste Preisträger des Angelus Novus Preises und er ist, wie gesagt, sehr bekannt hier in Katalonien. Er ist unter anderem Dirigent und Komponist. Sein letztes Werk heißt Walter Benjamin in Portbou, Walter Benjamin en Portbou, das im Juli hier an der Rambla uraufgeführt wurde im Liceo. Antoni Ros Marbà. Die Preise wurden also am Abend im Verena Centre Cultural verliehen. Es handelt sich hier um ein gerahmtes Bild eines Kunstwerkes von Gonzalo Eivira, so heißt der Künstler, Walter Benjamin, Angelus Novus, 2025. Man sieht in blasser rosa Farbe die Umrisse Walter Benjamins und darauf projiziert ist die Zeichnung des Bildes von Paul Klee, Angelus Novus. Für mich persönlich gab es dann später noch eine große Überraschung. Man stellte mir die Enkeltöchter Walter Benjamins vor. Es sind zwei Frauen im mittleren Alter, die wohnen bzw. leben in London und sie waren extra zu diesem Anlass angereist. Soweit unser Preisverleihungsabend am 17. September im Virena im Zentrum von Barcelona an der Rambla. Yo! Tragen will ich, was ich tragen kann, und offen soll mein Wort sein. aus will ich gehen im Dunkel und im Sonnenschein. Aufrecht will ich stehen können, wenn sie meinen Namen laut verlesen. Mit meinen eigenen Augen sehen und meine eigene Antwort geben. Bis ich wieder weg will, will ich da, wo ich bin, gerne bleiben. Und ohne Furcht und Angst will ich für meine Sache streiten. Ich will mich nicht im ersten Wind von vorne auf die Erde legen. Denn dies ist meine Hoffnung und die will ich bis zum Ende nicht aufgeben. Land. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 300. No pasarán. Pasaremos. Hoy. 19 de junio de 1923. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Spanienkämpferinnen. Ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg. 1936 bis 1939. Alltag im Kriegshospital. Keine Mittel, viel Improvisation, die Anfänge der Sanität. Gerade mal 25 Betten standen den ersten Verwundeten, die in Albacete eintrafen, zur Verfügung. Ohne Vorwarnung wurden sie gegen Ende des Jahres 1936 aus dem umkämpften Madrid in die Basisstation der internationalen Brigaden verlegt. Dementsprechend unvorbereitet war Albacete. 6 Ärzte, ein paar Krankenschwestern, Sanitäter und Fahrer waren ein mehr als bescheidener Anfang für die Sanität der internationalen Brigaden. Weder er noch seine 5 Kollegen, so erinnerte sich der Arzt Rudolf Neumann, hätten Erfahrungen als Militärarzt gehabt. Wir verteilten untereinander die wenigen Bücher über Militärmedizin, die wir mitgenommen hatten. Jeder übernahm ein Kapitel. Niemand hatte in den ersten Kriegsmonaten an die Schaffung eines Sanitätsdienstes speziell für die internationalen Freiwilligen gedacht. Diese sollten eigentlich in den spanischen Hospitälern versorgt werden. Doch in Madrid brach nach dem Abzug der spanischen Regierung nach Valencia im November 1936 das Krankenhaussystem zusammen. Außerdem brachte die Verteilung der ausländischen Verwundeten auf spanische Hospitäler eine Reihe weiterer Schwierigkeiten mit sich. Sprachprobleme und die damit verbundene Einsamkeit untergruben die Moral und erschwerten Organisation sowie Kontrolle der Truppe erheblich. Verantwortliche der internationalen Brigaden, allen voran die Franzosen André Marty und Vital Guémant, beschlossen daher den Aufbau einer großflächigen Gesundheitsversorgung für die Internationalen. Es wurden, grob eingeteilt, 2 verschiedene Arten von Sanitätszentren geschaffen. Erstens, Lazarette und Sanitätsposten an der Front zur Erstversorgung. Sie zogen mit der Front mit. Bis zur Einrichtung solcher Standorte starben zahlreiche Verwundete auf dem Transport. Zweitens, Hospitäler und Rekonvaleszenzheime im Hinterland. Bis April 1938 war die Zentrale aller medizinischen Einrichtungen der internationalen Brigaden in Albacete. Nach dem Durchbruch der Frankisten ans Mittelmeer wurde sie bis zur endgültigen Auflösung der Sanität Ende 1938 nach Barcelona verlegt. Die Mittel der internationalen Brigaden waren knapp. Sich helfen wissen war essentiell. Im Sanitätsdienst wurde das perfektioniert. Der größte Vorzug, aber auch der größte Mangel, war das Improvisieren, schreibt die österreichische Krankenschwester Lisa Gavritsch in ihrem Lebensbericht über ihre Zeit in der Sanität. Wie die Infrastruktur für das künftige Musterhospital Nummer 1 in Albacete organisiert wurde, berichtet der Verwaltungsleiter des Hospitals Mitte des Jahres 1937. Zwei Holländer, die sich für die Beschaffung eines Röntgengeräts gemeldet hatten, steckten dicke Bündel Geld ein, setzten sich in den LKW und fuhren los. Zwei Wochen später kamen sie ziemlich verwahrlost wieder zurück. Hinten auf dem LKW eine komplette Röntgenapparatur. Ob es sich um Operationstische handelte, um ärztliche Bestecke, um Wäsche, Betten oder Glühbirnen, sie schafften es herbei, zeigte sich der Verwaltungsleiter begeistert. Nach einem Jahr Krieg wahrlich ein großes Kunststück. Es fehlte in der Sanität nicht nur an Material, sondern auch an qualifiziertem Personal. Viele Frauen, die zur Sanität stießen, konnten keine oder nur eine mangelhafte Ausbildung in Krankenberufen vorweisen. An diese Schwierigkeiten erinnerte sich die holländische ausgebildete Krankenschwester Trudel von Reems de Vries später in einem Interview. Sie wurde im Jahr 1937 mit 6 holländischen Kolleginnen von der Basis in Albacete nach Onteniente weitergeschickt. Das Hospital dort gehörte nicht den internationalen Brigaden, sondern es war von der Sozialistischen Internationale finanziert worden. Die Hierarchie bestimmte auch die Unterbringung. Die holländischen Krankenschwestern wurden mit etwa 30 belgischen Helferinnen in einem Schwesternheim außerhalb des Ortes untergebracht. Die, in diesem Falle wahrscheinlich durchwegs männlichen Ärzte, bezogen im Bischofspalastquartier. Schwestern und Ärzte mussten das Kloster zum Hospital umbauen. Von den etwa 40 ausländischen Schwestern hatten nur die 7 Holländerinnen ein Schwesterndiplom. Dazu kamen noch 3 professionelle spanische Krankenschwestern. Die Belgierinnen hätten gerade mal einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, so van Reems de Vries. Als die ersten Schwerverwundeten wenige Tage später von der Jarama-Front eintrafen, gab es weder ausreichend Pyjamas, noch Seife, noch Wäsche, um die Betten am nächsten Morgen neu zu beziehen. In den ersten Wochen wussten wir wirklich nicht aus noch ein, erinnert sich van Reems de Vries. Allmählich hätten sich Helfer und Helferinnen aber an den Mangel gewöhnt und seien bewusster mit den Vorräten umgegangen. Am Anfang war die Zuversicht, diesen Krieg gewinnen zu können, noch groß. Die Kräfte waren immens. Trotz aller Widrigkeiten und Mängel verfügte der Sanitätsdienst der internationalen Brigaden Ende 1937 über 23 Spitäler mit 6000 Betten und 1500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, darunter Ärzte und Ärztinnen, Krankenschwestern, Sanitäter, Ambulanzfahrer. Zeit zum Bauen war keine. Bereits vorhandene Gebäude wurden genutzt. Mal wurde, so wie in Onteniente, das Haus des geflüchteten Großgrundbesitzers konfisziert, mal war es ein Kloster, eine Universität, aber auch eine Siedlung von Sommervillen, wie im Ferienort Benicassim, einem der ersten Hospitäler der internationalen Brigaden. Der Arbeitsalltag in der Sanität war sehr unterschiedlich, vor allem bedingt durch die Entfernung zur Front. In den Fronthospitälern, meist nicht mehr als einfache Feldlazarette, die in Höhlen oder Zelten untergebracht waren, hieß es zunächst, nur das blanke Leben zu retten. So schnell wie möglich wurden die Verwundeten dann in andere Hospitäler zur Weiterbehandlung gebracht. Die Frauen und Männer arbeiteten hier unter Lebensgefahr, der Druck war enorm. In den Hospitälern im Hinterland, wo die meisten Ausländerinnen eingesetzt waren, ging es etwas ruhiger zu, auch wenn dort die physische und psychische Belastung ebenfalls sehr hoch war. Zum Mangel an so gut wie allem kamen ständige Sprachprobleme, die Angst vor Saboteuren und zahlreiche Missstimmungen zwischen Angehörigen verschiedener Länder. Denn statt der in Propagandawerken gerne zitierten großen Eintracht vieler Nationen gab es zwischen ihnen reichlich Konfliktstoff. Insbesondere die Krankenschwestern standen mittendrin in diesem Spannungsfeld und mussten darauf achten, die schlimmsten Entladungen zu verhindern. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 300. Literaturhinweis. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch Spanienkämpferinnen von René Lukschitz. Ausländische Frauen im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939. Erschienen im Jahr 2012 im Lit Verlag GmbH und Co. KG Wien. Eine Niemandslandproduktion 2025. Der amerikanische Imperialismus macht vor nichts Halt. Erst Vietnam, Bolivien und jetzt der Nahe Osten. Amerika pumpt seit Jahren Israel mit Waffen voll. Jedes Kampfflugzeug, jede Rakete, jeder Panzer, alles kommt aus den USA und in den westlichen Industriestaaten. Glaubt ihr, die Amerikaner machen das aus reiner Menschenfreundlichkeit? Diese Schweine machen das doch nur, um die Ölfelder im Nahen Osten, jetzt lass doch mal, zu kontrollieren. Denen ist doch scheißegal, wenn dabei Zehntausende von Menschen draufgehen. Es tut mir leid, ich muss jetzt in die Kirche. Ja? Aber dann predige auch, dass über die Hälfte der Menschen auf der Welt nicht genug zu fressen hat, während andere sich im Luxus baden. Dass es keinen Sinn hat, für eine bessere Welt nur zu beten. Dass sie sich verdammt noch mal wehren müssen. Vergiss und lass uns jetzt nur dies erleben, wie die Sterne durch geklärten Nachthimmel dringen, wie der Mond die Gärten voll übersteigt. Wir fühlten längst schon, wie es spiegelnder wird im Dunkel, wie ein Schein entsteht, ein weißer Schatten in dem Glanz der Dunkelheit. Aber lass uns ganz hinübertreten, in die Welt hinein, die Monden ist. In die Welt hinein.

gründlich den Menschen peinigt, aussieht, anfällt, abwirkt und frisst. Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, was er ein Mensch doch ist. Ihr Herr, ein Bild. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts ein Hörtext aus der Monatszeitschrift Le Monde Diplomatique, Einsteins Manifest. Einsteins Manifest von Carlo Rovelli. Wie eng Physik und Politik miteinander verwoben sind, zeigt besonders eindrücklich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. In den USA und im Vereinigten Königreich überzeugten damals Quantenphysiker ihre Regierungen, in den Wettlauf um die Entwicklung der Atombombe einzusteigen, aus Furcht, Nazi-Deutschland könne ihnen zuvorkommen. Unter ihnen waren auch Wissenschaftler, die vor der antijüdischen Verfolgung in Europa geflohen waren, die Ungarn Leo Szilard, Eugen Paul Wigner und Edward Teller, der Italiener Enrico Fermi sowie der Deutsche Albert Einstein. Allerdings arbeiteten die Nazis gar nicht an der Entwicklung von Atomwaffen. Warum sich führende deutsche Wissenschaftler wie Werner Heisenberg oder Karl Friedrich von Weizsäcker dem Druck ihrer Regierungen damals widersetzten, wird nach wie vor diskutiert. Doch die Tatsache, dass es in Deutschland damals keine ernsthaften Bemühungen zur Entwicklung von Atomwaffen gab, ist heute unstrittig. Am 6. und 9. August 1945 kam es in Japan zum ersten Einsatz von Atombomben durch die Luftwaffe der USA. Unter dem Eindruck der apokalyptischen Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki mit unmittelbar mehr als 100.000 Toten und 133.000 Verletzten sprachen sich Atomphysiker kurz danach gegen das nukleare Wettrüsten aus. Der Däne Niels Bohr, der sogar die Abschaffung der wissenschaftlichen Geheimhaltung befürwortete, und der Amerikaner Robert Oppenheimer, der als wissenschaftlicher Leiter des militärischen Atomforschungsprogramms Manhattan Project für die Entwicklung der US-Atombombe verantwortlich gewesen war, plädierten für eine internationale Kontrolle der Nuklearforschung. In dem Bemühen, wissenschaftliche Erkenntnisse als weltweit zugängliche Ressource zu behandeln, entstanden Organisationen wie die 1957 unter dem Dach der Vereinten Nationen gegründete Internationale Atomenergiebehörde IAEO mit Sitz in Wien. Sie soll die friedliche Nutzung der Kernenergie überwachen. Oder das Europäische Kernforschungszentrum CERN, das 1954 mit dem Ziel geschaffen wurde, die Forschung auf diesem Gebiet zu koordinieren und Menschen aus der ganzen Welt zu vereinen, um die Grenzen von Wissenschaft und Technologie zum Nutzen aller zu erweitern. Selbst auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs setzten sowjetische und westliche Wissenschaftler ihren Austausch in privaten Initiativen fort und stellten damit den Konfrontationskurs ihrer Regierungen in Frage. Angetrieben wurden sie durch das Bewusstsein ihrer Verantwortung. Dieses Engagement machte den Weg frei für die großen Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion über Nichtverbreitung, Kontrolle und Reduzierung atomarer Waffen. Sie sorgten dafür, dass sich die Anzahl der atomaren Sprengköpfe seit Ende des Kalten Kriegs um fast 80% reduziert haben. Eine Schlüsselrolle spielten dabei die internationalen PUCWASH Conferences on Science and World Affairs, benannt nach dem Tagungsort PUCWASH, einem kleinen Fischerdorf an der kanadischen Atlantikküste. Zu ihren Gründern gehörten der polnisch-britische Physiker Józef Rotblat, der als einziger Forscher wegen ethischer Bedenken schon 1944 aus dem Manhattan Project ausgestiegen war, sowie der englische Mathematiker und Philosoph Bertrand Russell. Die sich daraus entwickelnde PUCWASH-Bewegung, der sich namhafte Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft anschlossen, geht auf das Russell-Einstein-Manifest zurück. Bertrand Russell hatte es 1955 verfasst. Zu den 11 Unterzeichnern gehörten unter anderem Albert Einstein, der französische Physiker Frédéric Joliot-Curie, der deutsch-britische Mathematiker und Physiker Max Born sowie der japanische Physiker Hideki Yukawa. In ihrem Manifest forderten die Wissenschaftler dazu auf, die Gefahr durch Atomwaffen ernst zu nehmen und nach friedlichen Lösungen für internationale Konflikte zu suchen. Inzwischen herrscht wieder Krieg in Europa. Die Illusionen des Westens über die Weltmacht USA sind verpufft. Seine wirtschaftliche Vorherrschaft wird in Frage gestellt und er fürchtet nun auch seinen politischen Einfluss in der Welt zu verlieren. Als Antwort setzt der Westen auf seine ungebrochene militärische Überlegenheit. 2019 traten die USA aus dem Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme INF aus, auf den sie sich 1987 mit der UdSSR geeinigt hatten. Zuvor hatten die russische und die amerikanische Seite einander vorgeworfen, gegen den Vertrag verstoßen zu haben, der so zentral war für die Stabilität Europas. Im Juli 2024 vereinbarten Berlin und Washington die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland ab 2026. Auch die Wissenschaft leidet unter dieser Entwicklung. Auf Drängen einiger ehemaliger Ostblockstaaten, die Moskau nicht zuletzt seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine besonders feindlich gesonnen sind, beschloss die CERN 2024, die Zusammenarbeit mit Russland und dessen Verbündeten Belarus zu beenden. Und die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit China wird in der illusorischen Hoffnung erschwert, auf diese Weise dessen wirtschaftliche und militärische Entwicklung aufhalten zu können. Solche Entscheidungen widersprechen dem Interesse der Menschheit sowie der wissenschaftlichen Vernunft und sie erinnern uns Forschende daran, dass es so etwas wie wissenschaftliche Neutralität nicht gibt. Viele PhysikerInnen haben sich eingeredet, dass Einsteins Relativitätstheorie zu schön sei, um zum Töten zu dienen. Aber sie lagen falsch. Moderne Raketen werden von satellitengesteuerten Systemen gesteuert, die auf dieser Theorie basieren. Wissen existiert nur in einem Netz politischer Beziehungen. Wer das ignoriert, spielt den Mächtigen in die Hände. Für WissenschaftlerInnen ist die Leugnung ihrer eigenen Verantwortung nichts anderes als bequeme Heuchelei. Es geht nicht darum, auf Forschung und Entdeckungen zu verzichten, sondern um politisches Engagement, indem man Wissen teilt und öffentlich macht. Kurz, indem man sich der Instrumentalisierung von Wissen zugunsten einiger weniger widersetzt. Wissenschaft ist mehr als das Erfassen und Sammeln von Informationen. Sie beschränkt sich auch nicht darauf, aus einer Reihe von Beobachtungen eine Theorie abzuleiten, mit der sich Messergebnisse erklären oder voraussagen lassen. Wissenschaft stellt Konzepte in Frage und bemüht sich ständig darum, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu begreifen. Sie lehrt uns zum Beispiel, dass wir und die Libellen gemeinsame Vorfahren haben, dass die Zeit an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit vergeht, dass die Menschheit nur einen winzigen Gesteinsbrocken bewohnt, der durchs All rast. Es sind Perspektivenwechsel, die uns tiefgreifend verändern. Unsere gemeinsame Sicht auf die Welt ist geprägt durch einen langen Prozess großer und kleiner Entdeckungen, der sich parallel und im unablässigen Dialog mit der Gesellschaft vollzieht. Kopernikus, mit dem die moderne wissenschaftliche Revolution begann, studierte im Italien der Renaissance, der Epoche von Michelangelo und Leonardo da Vinci. Galileo Galilei beteiligte sich auch an den wichtigen philosophisch-ästhetischen Debatten seiner Zeit. Und in Frankreich spielte die Entwicklung der Wissenschaften eine wesentliche Rolle bei der Überwindung des Ancien Regime. Die Quantenphysik, mit der die Menschheit in die Ära möglicher Selbstzerstörung eingetreten ist, hat unsere Weltsicht grundlegend revolutioniert, indem sie das Konzept des Objekts als solches in Frage stellt. Das Streben nach Wissen lebte stets von einer Sehnsucht nach Universalismus, Gewissenheiten, die unabhängig von unseren Verschiedenheiten gültig und dazu bestimmt sind, über Grenzen hinweg geteilt zu werden. 1919, unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs, brüskierte der britische Astrophysiker Arthur Stanley Addington die patriotischen Gefühle seiner Landsleute, indem er die spekulativen Theorien eines feindlichen Deutschen namens Albert Einstein ernst nahm. Er bestätigte sie auf spektakuläre Weise, indem er während einer Sonnenfinsternis die Ablenkung der Lichtstrahlen eines Sterns durch die Sonne maß. 5 Jahre zuvor hatte Einstein den Aufruf an die Europäer unterschrieben. Es war die Antwort auf das Manifest der 93, in dem Deutschlands Verantwortung für die Kriegsverbrechen in Belgien in schwülstigen Worten negiert und Wilhelm II. Als Schirmherr des Friedens gefeiert wird. Für Einstein war dieses Manifest, das im Oktober 1914 in allen großen Zeitungen im Kaiserreich publiziert wurde, eine Kapitulation der intellektuellen Unabhängigkeit Deutschlands. Immerhin gehörten zu den ausschließlich männlichen Unterzeichnern Nobelpreisträger, Wissenschaftler, Philosophen, Künstler und Professoren von internationalem Ruf. Im Gegensatz zu diesem Text, in dem es etwa heißt, dass ohne den deutschen Militarismus die deutsche Kultur längst vom Erdboden getilgt worden sei, forderte das Gegenmanifest dazu auf, allen nationalistischen Leidenschaften zu widerstehen und sich gegen den Krieg zu stellen. So etwas war seinerzeit möglich. Und heute? Aus dem Französischen von Karin Nungesser. Carlo Rovelli ist Physiker und Autor. Sein Bestseller 7 kurze Lektionen über Physik wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt und erschien 2015 auf Deutsch bei Rowohlt. Yeah. Ich würde gern etwas zerstören, doch es darf nicht mir gehören. Ich will ein guter Junge sein, doch das Verlangen holt mich ein. Ich muss zerstören, ja, ja, ja, doch es darf. Er traf ein Mädchen, das war blind, geteiltes Leid und gleichgesinnt, seinen Stern vom Himmel gehen und wünschte sich, sie könnte sehen. Sie hat die Augen aufgemacht, verließ sie noch zur selben Nacht. Esteu escoltant Contrabanda FM, a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM, 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Die Katastrophen, unvermischten Meldungen im Niemandsland für die Wochen vom 13. bis zum 27. Oktober. Ad absurdum. Der Friedensnobelpreis 2025 an Maria Corina Machado wirft ernsthaft die Frage auf, welches Verständnis man in Oslo von der Auszeichnung hat. Statt Friedensstifter zu ehren, zeichnet das Komitee eine Person aus, die für eine ausländische Militärintervention in ihrem eigenen Land wirbt. Die Begründung, Machado sei eine Schlüsselfigur für die Einigung der Opposition und setze sich für Demokratie ein, wirkt vor dem Hintergrund der Fakten geradezu zynisch. Wenn das Demokratieverständnis einer Aktivistin prämiert wird, die sich auch in Europa für die Ziele der äußersten Rechten einsetzt, wird der Sinn des Preises definitiv ad absurdum geführt. Dies schreibt Herr Volker Hermsdorf in der Jungen Welt am 11.10.2025 auf der Homepage der Zeitung. Im Februar dankte Machado in Madrid beim Make Europe Great Again-Gipfel der ultrarechten EU-Fraktion Patrioten für Europa dafür, dass die dort vereinten Parteien sich an vorderster Front für die Freiheit des venezolanischen Volkes einsetzten. Den Venezolanern ist allerdings zu wünschen, dass sie von der Art Freiheit, wie sie die Machado-Unterstützer Viktor Orban, Marine Le Pen und Geert Wilders meinen, verschont bleibt. Welchen Frieden stiftet eine Preisträgerin, die sich mit politischen Kräften solidarisiert, die in den USA und Europa Hass säen, Minderheiten stigmatisieren und demokratische Institutionen systematisch untergraben? Die zivilisatorische Schlacht, zu der Machados rechte europäische Verbündete in Madrid aufriefen, ist das genaue Gegenteil friedlicher Visionen. Es ist die Sprache der Aufstachelung zum Hass. Und welchen Frieden stiftet eine rechte Galionsfigur, die den US-Aufmarsch in der Karibik inklusive tödliche Angriffe auf Schiffe und deren zivile Besatzung ausdrücklich begrüßt und das Zeichen des nahenden Zusammenbruchs des Maduro-Regimes feiert, hier wird nicht Friedensarbeit, sondern Konfrontation belohnt. Die Preisvergabe ist nicht nur eine Parteinahme zugunsten der Attacken durch US-Militärs, sondern auch ein gefährliches Signal. Sie sendet die Botschaft, dass Aufruhr und Vorbereitung zum gewaltsamen Regimewechsel nicht nur politische Mittel, sondern sogar Nobelpreiswürdig sind. Der Preis für Machado untergräbt jegliche Bemühungen um diplomatische Lösungen und feuert die Hardliner in der Trump-Administration an, die auf Invasion und Krieg setzen. Die Entscheidung ist umso befremdlicher, wenn man die Alternativen bedenkt. Statt Menschen oder Personen zu ehren, die unter Lebensgefahr humanitäre Hilfe für zivile Opfer im Gaza leisten oder das Komitee zum Schutz dortiger Journalisten, fiel die Wahl auf eine Figur, die Positionen vertritt, die von einem Großteil der venezolanischen Bevölkerung abgelehnt werden. Vom ursprünglichen Anspruch, den Preis denen zu verleihen, die der Verbrüderung der Völker dienen, ist damit nichts mehr übrig. Die diesjährige Vergabe ist eine Auszeichnung für Kriegsvorbereitung, nicht für Frieden. Bleiben wir beim Thema Kriegsvorbereitungen. Deutsche Kampfjets sind bei NATO-Atomwaffenübungen dabei. Brüssel, die deutsche Luftwaffe, beteiligt sich ab Montag mit mehreren Kampfflugzeugen an dem NATO-Manöver Steadfast Noon, bei dem jährlich der Einsatz von Atomwaffen trainiert wird. Wie ein Verantwortlicher im militärischen NATO-Hauptquartier im belgischen Mons sagte, hat die Bundeswehr 3 für das Abwerfen von US-Atombomben ausgerüstete Jagdbomber vom Typ Tornado sowie 4 Eurofighter angemeldet. Insgesamt werden an dem Manöver rund 2000 Militärs aus 14 Bündnisstaaten mit mehr als 70 Flugzeugen beteiligt sein, wie Chefplaner Daniel Bunsch sagt oder Daniel Bunsch. Dazu gehören neben den deutschen Tornados und Eurofightern auch F-35 der US Air Force sowie Überwachungs- und Tankflugzeuge. Das Verteidigungsministerium in Berlin bestätigte die deutsche Teilnahme, nannte aber keine Details. Hauptstützpunkt für die jährliche NATO-Übung ist diesmal die niederländische Luftwaffenbasis Volkel. Weitere Aktivitäten sind im belgischen Kleine Brogel, im britischen Lakenheath und im dänischen Südstrup geplant, wobei die Flugmanöver vor allem über der Nordsee trainiert werden sollen. Grund dafür, dass die BRD als Land ohne eigene Atomwaffen an der Übung teilnimmt, ist die sogenannte nukleare Teilhabe der NATO. Sie sieht vor, dass in Europa stationierte US-Atomwaffen vom Typ B-61 im Ernstfall auch von Flugzeugen von bestimmten anderen NATO-Staaten abgeworfen werden. US-Atomwaffen sollen offiziell unbestätigten Angaben zufolge zum Beispiel in Norditalien, in Belgien sowie in den Niederlanden und im rheinland-pfälzischen Büchel sowieso lagern. Thema Nahostkonflikt, Gazakrieg, es gibt eine Waffenruhe. Und eine internationale Truppe soll die Einhaltung vom Friedensplan überwachen. Am Freitagmittag war es soweit. Um 12 Uhr Ortszeit beendete Israel offiziell seinen Beschuss Gazas. Zudem verkündete ein Militärsprecher, dass sich die Armee auf die vereinbarten Demarkationslinien zurückgezogen habe und zentrale Straßenverbindungen in dem zerstörten Küstenstreifen wieder geöffnet seien. Al Jazeera zeigte Aufnahmen tausender Menschen, die größtenteils zu Fuß in Richtung Gaza-Stadt zogen. So groß der Jubel über die Waffenruhe war, Enttäuschung blieb nicht aus. Am Freitag veröffentlichte die israelische Regierung eine Liste palästinensischer Gefangener, die in der ersten Phase des von US-Präsident Donald Trump initiierten Friedensplans im Austausch gegen die vermutlich noch 20 in der Gewalt der Hamas befindlichen Israelis freigelassen werden sollen. Der Politiker Marwan Barghouti, dem bei Wahlen zur Nachfolge des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas gute Chancen zugemessen würden, befindet sich laut dpa nicht darunter. Israels Ultrarechtsregierung hatte sich erst nach langen Beratungen in der Nacht auf Freitag darauf geeinigt, der Feuerpause zuzustimmen. Aus der Befürchtung heraus, dass Israel sein Bombardement nach erfolgreichem Geiselaustausch wieder aufnimmt, habe sich die Hamas von den USA, der Türkei, Ägypten und Katar garantieren lassen, dass der Krieg vorbei sei, wie Reuters am Donnerstag meldete. So soll eine internationale Taskforce unter Beteiligung von 200 US-Soldaten die Waffenruhe überwachen. Das teilte DPA am Freitag mit. Trump will am Montag im israelischen Parlament eine Rede halten. Die UNO forderte Israel auf, alle Grenzübergänge nach Gaza unverzüglich für Hilfslieferungen zu öffnen. Die dortigen Behörden veröffentlichten am Freitag eine vorläufige Bilanz von 2 Jahren Krieg und Völkermord. Hervorzuheben ist nicht allein die Zahl der Toten, die auf 80.000 geschätzt wird, die Mehrzahl Frauen und Kinder. Mehr noch soll Israels Militär seit dem 7. Oktober 2023 200.000 Tonnen Sprengstoff abgeworfen haben. Zum Vergleich, im Zweiten Weltkrieg wurden insgesamt 60.000 Tonnen eingesetzt. Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure. Thema Klassenkampf in Deutschland. Im Kampf des deutschen Kapitals gegen Arme hat der Koalitionsausschuss eine neue Runde eröffnet. Vor gut 20 Jahren führte die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe durch Hartz IV noch Armut per Gesetz herbei. Das war kombiniert mit der Einrichtung eines der besten Niedriglohnsektoren in der EU, so Urheber Gerhard Schröder Anfang 2005 beim Weltwirtschaftsforum. Der Erfolg in Anführungsstrichen spricht für sich. Vor Hartz IV waren etwa 2,8 Millionen Menschen auf Sozialhilfe angewiesen. 2022 lebten laut Nationaler Armutskonferenz 17,7 Millionen Menschen, mehr als 20% der Bevölkerung, unterhalb der Grenze von 60% des Durchschnittseinkommens. In seinem Armutsbericht 2025 hielt der Wohlfahrtsverband, der Paritätische, fest. Während das mittlere Einkommen von Personen unterhalb der Armutsgrenze im Jahr 2020 noch bei 981 Euro im Monat lag, waren es im Jahr 2024 preisbereinigt nur noch 921 Euro. 5,2 Millionen Menschen können sich demnach nicht leisten, die Wohnung warm zu halten oder alte Kleidung zu ersetzen. Dafür waren Gesetze nicht nötig. Das erledigte der Selbstlauf des Kapitalismus. Mit dem Antritt der Merz-Klingbeil-Regierung war klar, dass ihr das nicht reicht. Wer alle finanziellen Schleusentore für Aufrüstung öffnet, darf keinen Empfänger staatlicher Leistungen ungeschoren lassen. Zumal, wenn sich Verzweiflung breit macht, weil der wirtschaftliche Aufschwung ausbleibt. Der seit der Bundestagswahl als Fürst gesellschaftlicher Finsternis auftretende CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verriet Bild am Donnerstag: Wir kehren zum System des Förderns und Forderns zurück und schaffen mit der neuen Grundsicherung eine neue Gerechtigkeit. Das erste meint Schikane bis zum Hunger, die neue Gerechtigkeit ist die älteste. Ihre Formel lautet seit der Antike: jedem das Seine. Das war in der BRD auch nach dem Lagertor von Buchenwald noch so populär, dass es seit 1956 Wahlspruch der sogenannten Bundeswehrfeldjäger der Militärpolizei ist. Was jeweils das Seine ist, legen die Linnemanns aller Länder und Zeiten fest. Dem einen gebührt schnelles Sterben, dem anderen ein grotesker Geldhaufen. In diesem Sinn beschwor Friedrich Merz am 3. Oktober den neuen Konsens der Gerechtigkeit, der Verfassungsbruch durch Entzug des Existenzminimums einschließt. Die SPD macht bei der Erfüllung dieses weiteren Programmpunkts der AfD mit. Mehr politischer Selbstmord war nie. Zufall und auch kein Zufall, dass Papst Leo XIV. Gleichzeitig mit dem deutschen Koalitionskonsens zurück zur Willkür, also Unfreiheit und Almosen in seinem ersten Lehrschreiben auffordert. Es ist daher notwendig, weiterhin die Diktatur einer Wirtschaft, die tötet, anzuprangern. Die hier gehen, das beweist sie mit Waffenlieferungen über Leichen. Dem Bündnis mit der AfD steht erneut weniger im Weg. Raus aus der NATO mit Spanien. Trump fordert Spanien auf, auszutreten. Washington. Im Streit um die NATO-Ausgaben hat US-Präsident Donald Trump einen Ausschluss Spaniens aus dem Kriegsbündnis ins Spiel gebracht. Das Land sei ein Nachzügler, kritisierte er am Donnerstag Ortszeit bei einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb im Weißen Haus. Trump bezog sich damit auf die Weigerung der Regierung in Madrid, eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Anführungsstrichen auf 5% des Bruttoinlandsprodukts zuzusagen. Krieg NATO-Ukraine gegen Russland oder Russland gegen NATO-Ukraine. Nach russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Infrastruktur in der Ukraine in der Nacht zu Freitag ist die Wasserversorgung von 2 Millionen Verbrauchern in Kiew vorübergehend unterbrochen. 4000 Gebäude in der Hauptstadt seien noch immer ohne Wasser, schrieb der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Alexei Kuleba am Freitag auf Telegram. Derzeit werde daran gearbeitet, die Versorgung wiederherzustellen. Polen biete der Ukraine Hilfe in Form von Generatoren, zusätzlicher Stromversorgung und des LNG-Terminals in Świnoujście an, sagte der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski bei einem Besuch in Lwów in der Westukraine am selben Tag. Und Thema Knast im Kosovo, Brüssel. Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga vom Donnerstag zufolge erwägt die Regierung des Landes, im Kosovo ein Gefängnis für Verurteilte ohne legalen Aufenthaltsstatus zu mieten oder zu errichten. Mit Dänemark hat Kosovo ein ähnliches Abkommen. Belga zufolge wünscht sich Kosovo Unterstützung von Belgien auf seinem Weg in die EU. Contrabanda FM. Una radio libre en un mundo poco libre. Eine Meldung zum Thema internationale Spannungen, Kriegsvorbereitungen allüberall. Die GUS-Staaten treffen sich in Tadschikistan. Dushanbe. Der Rat der Staats- und Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS, GUS, hat sich am Freitag in der tadschikischen Hauptstadt Dushanbe getroffen. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, ging es dabei um Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Militär. An dem Treffen unter Vorsitz des tadschikischen Präsidenten Emomali Ramon nahmen demnach die Staatschefs von Aserbaidschan, Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Turkmenistan und Usbekistan sowie der Generalsekretär der GUS, Sergei Lebedev, teil. Im Anschluss an das Treffen wurden insgesamt 19 Dokumente unterzeichnet, darunter eine Erklärung über die Zusammenarbeit bei der Gewährleistung der regionalen Energiesicherheit. Auf dem Gipfel wurden außerdem das Konzept der militärischen Zusammenarbeit der GUS-Mitgliedstaaten bis 2030, ein Kooperationsprogramm zur Stärkung der Grenzsicherheit entlang der Außengrenze der GUS für den Zeitraum 2026-2030, ein Kooperationsprogramm zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus sowie eine Reihe weiterer Dokumente verabschiedet. Ach hier, zum Schluss noch etwas zum Thema Waffenruhe im Gazastreifen. Mohsen Madrasat ist emeritierter Ökonomieprofessor der Universität Osnabrück und befasst sich als Autor seit Jahrzehnten mit dem Nahen Osten. Dieser Mann hat der Jungen Welt in der vergangenen Woche ein Interview gegeben. Es gibt bisher keinerlei belastbare Garantien, ist die Schlagzeile dieses Interviews. Israels Militär hat am Freitag mitgeteilt, dass im von ihm seit 2 Jahren ununterbrochen bombardierten Gazastreifen ab 12 Uhr mittags eine Waffenruhe in Kraft getreten sei, nachdem am Vortag Hamas und Israel ein Teilabkommen unterzeichnet hatten. Wie kam es dazu? Antwort Mohsen Masarrat: Ganz sicher führte der große Druck von Donald Trump auf Benjamin Netanyahu zu der Einigung über die erste Phase des Friedensplans. Die Zustimmung von Hamas beruht wohl darauf, dass sie unter enormem Druck der Hauptunterstützerstaaten Katar und Türkei sowie der meisten arabischen Staaten steht. Eine größere Rolle dürfte jedoch gespielt haben, dass Hamas selbst am Ende ihrer Kräfte steht und der Bevölkerung nicht noch mehr Leid zumuten kann. Die Freilassung der israelischen Geiseln ist zu begrüßen. Auch sind die Wiederaufnahme von humanitären Lieferungen nach Gaza sowie ein Teilrückzug der israelischen Armee zu erwarten. Laut Hamas würde die Einigung ein Ende der Angriffe und den Abzug der israelischen Truppen bringen. Antwort: Diese sehr optimistische Haltung ist verständlich, aber auch sehr naiv. Es gibt bisher keinerlei belastbare Garantien, dass sich Netanyahu nach der Freilassung der Geiseln an die erzielte Vereinbarung halten wird. Sämtliche Machtressourcen im Kriegsschauplatz bleiben in den Händen Israels. Die UN spielte bisher überhaupt keine Rolle. Die arabischen Staaten stellen, wenn überhaupt, eine Fußnote dar. Die extrem rechten israelischen Minister Smotrich und Ben-Gvir haben bereits ihre Fundamentalopposition zu einem tatsächlichen Friedensabkommen erklärt. Könnten die Faschisten rechts von Netanyahu einen Deal noch platzen lassen? Antwort: Diese Perspektive ist ganz offensichtlich. Netanyahus Koalitionspartner drohen erneut mit dem Austritt aus dem Kabinett und dem Fall der Regierung. Alle Fraktionen der israelischen Regierung eint das zionistische Ziel der Vertreibung der Palästinenser aus ganz Palästina. Netanyahu wird nach der Freilassung der Geiseln behaupten, er hätte sein wichtigstes Ziel erreicht. Dann wird er sich dem Druck der extrem rechten Koalitionspartner beugen und sich weigern, die Armee aus Gaza zurückzuziehen. Die Hamas sei noch nicht vernichtet, wird es dann heißen, und der Krieg müsse fortgesetzt werden. Hätte die islamistisch ausgerichtete Hamas in den Verhandlungen politisch mehr erreichen können? Antwort: Sie steht mit dem Rücken zur Wand. Ihre Militärstrategie ist gescheitert. Einzig der israelische Vernichtungskrieg hat die Weltöffentlichkeit über den militärischen und rassistischen Charakter der israelischen Elite desillusioniert. Doch kein politischer Erkenntnisgewinn darf den ungeheuren Blutzoll der Palästinenser von über 67.000 Toten, 160.000 Verletzten und der Zerstörung von 80% der Infrastruktur zum Preis haben. Mit der Freilassung der Geiseln hat die Hamas nun alle Hebel aus der Hand geben müssen. Ich frage mich, warum sie keinen eigenen Friedensplan in die weltöffentliche Debatte eingebracht hat. Darin hätte sie die Beteiligung der UN an der Vereinbarung verlangen oder ihre Bereitschaft erklären können, die Waffen an eine palästinensische Regierung abzugeben, die unter Beteiligung der UN von Palästinensern in Gaza gewählt würde. Der britische Ex-Premier Tony Blair soll eine Führungsrolle im Gazastreifen spielen. Das erinnert an den US-Diplomaten Paul Bremer, der nach dem Überfall 2003 den Irak verwaltete. Antwort: Dieser Punkt stellt einen Offenbarungseid der arabischen Staaten dar und zeigt, wie marionettenhaft abhängig sie von den USA sind. Ihre Zustimmung dazu, dass nicht etwa eine arabische oder indische Macht, sondern ausgerechnet ein Politiker eines Landes mit der Koordination der Übergangsphase beauftragt wird, das mit der Balfour-Erklärung von 1917 erst den Grundstein für die bis heute andauernde Katastrophe legte, spricht Bände. Das war ein Interview mit Mohsen Mazarat, emeritierter Ökonomieprofessor an der Universität Osnabrück. Zuerst war nur er da und dann ist sie gekommen. Zuerst auf Besuch und dann ist bald blieb. Zuerst war er Frieden und dann war sie schwanger. Zuerst hat er gesoffen, dann ist sie gestiegen. Yeah. Zuerst war er geschraubt da und dann war er die Fürsorge. Zuerst wollte sie weg und dann war er fuhr. Zuerst kurz im Ausland und dann lang liefen. Zuerst hat sie bläht und dann war er zurück. Ich glaub, das geht und dann geht er immer. Das wohnt ihn noch bei uns. Ich glaub, das geht und dann geht er immer. Aber doch ist das Stückchen jetzt aus. Zuerst war die Porsche und dann war die Tram. Zuerst alle zwei. Zuerst alle Wochen und dann alle Tag. Zuerst nur heute zusammen und dann, bevor du dir das schlug. Ja, das geht und dann geht. Bayern Kohl und dann in Buhr. Zuerst das Sino Greta und dann hat's gar Luft gerührt. Zuerst haben sie das Wettbier und dann ist bald Schuhe. Ich hab das Gefühl und werd die Überwerden und wohnt im Opferhaus. Ich hab das Gefühl und werd die Überwerden, weil da ist mit nichts aus. Ich hab das Gefühl und werd die Überwerden und das wohnt im Opferhaus. Denk an nichts mehr gossen. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Und hier beginnt eine neue Ausgabe der Barcelona-Nachrichten im Niemandsland für die Wochen vom 13. bis zum 27. Oktober 2025. Wohnhölle Barcelona. Tourismus und Wohnungsmarkt, das sind die zwei Industrien, die schon seit längerem die internationalen Investitionsfonds anziehen, wie der Honig die Fliegen oder das Blut die Haie. Allein in diesem Jahr 2025 sind die sogenannten Investitionen der Investmentfonds um 30% gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Eine irre Entwicklung. Spanien ist momentan aufgrund seiner guten makroökonomischen Parameter kein PIGS mehr, P-I-G-S. Die verächtliche Bezeichnung der Investitionsfonds für die bis vor kurzem noch krisengeschüttelten PIGS-Länder. Portugal, Italien, Griechenland und Spanien. PIGS. Schweine. Klingt hässlich, ist auch hässlich. 100 Millionen Touristen pro Jahr stellen für die internationalen Kapitalisten einen interessanten Markt dar, den sie weiter ausbeuten wollen. Spanien wird in den kommenden Jahren mehr Hotels und mehr Altersheime bauen, erklärte der Generaldirektor von Capital Markets de Colliers. Das ist Herr Antonio Diaz auf dem letzten The District Immobilienkongress in Barcelona Ende September, Anfang Oktober hat er stattgefunden. Und alle internationalen Großinvestoren scharren mit den Hufen, etwa der kanadische Immobilieninvestor Brookfield, der allein 2025 2 Milliarden Umsatz bzw. Investitionen getätigt hat. Ganz irre ist der Hotelmarkt abgehoben. 21% Wachstum allein im ersten Halbjahr 2025. 3 Tage lang waren in Barcelona 14.000 leitende Angestellte bis zum 2. Oktober versammelt, um sich große Stücke aus dem Marktkuchen Immobilien- und Hotelsektor herauszuschneiden. Wir Einwohner befürchten natürlich das Schlimmste, mit Recht. Katalanisches Labyrinth. Der Führer der katalanistischen Separatisten von ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, Herr Oriol Junqueras, befindet sich im Wahlkampfmodus und knüpft an die heißen Kampfzeiten des katalanischen Independentismo an. Junqueras versprach sowohl eine auf Pakten basierende Sozialpolitik, das muss er seinen Leuten schon bieten, als auch den Kampf gegen Ultrarechts und natürlich das Festhalten an der Idee der Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Und in die DNI der Partei ist natürlich auch der Antimonarchismus eingebrannt. Esquerra Republicana, republikanische Linke. Natürlich geht es auch immer um die sogenannte katalanische Finanzhoheit. Das heißt, diese Herrschaften wollen seit jeher ein eigenes katalanisches Finanzamt. Das heißt wiederum die Totalkontrolle über die Staatskasse. Auch empfahl sich der Sozialdemokrat der Republikaner Junqueras als Präsidentschaftskandidat für die nächsten Regionalwahlen in der Autonomie Katalonien. Auch aus Brüssel erklingen die bekannten Töne des katalanistischen Separatismus. Herr Carles Puigdemont, Justizflüchtling, spricht sie aus. Der 1. Oktober 2018 war die Formel. Wir brauchen Geduld. Der Herr Puigdemont will also da weitermachen, wo er vor seiner Flucht aufgehört hatte. Abspaltung Kataloniens von Spanien. Ob die knapp 38% der Bürgerinnen und Bürger Kataloniens, die seine Meinung teilen, eine ausreichende Mehrheit für seine Pläne darstellen, ist schon mathematisch mehr als fragwürdig. Und ungünstig natürlich. Der Ex-Präsident erklärt, dass die Repression von Seiten der regierenden PSOE und PSC, die Sozialisten regieren sowohl in Madrid als auch hier in Katalonien, andauere. Ja. Niemandsland ist ein Programm in Alemany der Contrabanda FM 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Massentourismus, Erweiterung von Barcelonas Flughafen El Prat hinein ins Naturschutzgebiet. Eine etwas feige Europäische Kommission hat sich nun zum Thema Flughafenerweiterung in Barcelona ausgesprochen. Man wolle nicht gegen den Ausbau der Landepiste sein, aber man werde den Bau sehr genau beobachten. Haha, verehrte Hörer und Hörerinnen. Da wird ein weiteres Stück Restnatur zerstört, um noch mehr Touristenmassen nach Barcelona einzufliegen. Ökologisten, Naturschützer und Anwohner schlagen die Hände über dem Kopf zusammen vor Empörung und die Herrschaften der westlichen Werte, die Hüter der westlichen Werte, wollen das beobachten. Es klingt wie Hohn, es ist Hohn. Jetzt mit der Regierung des Sozialisten Francesc Illas sieht die Tourismuslobby sich an einem weiteren Ziel ihrer Wünsche angekommen. Mehr internationale Touristen mit Großraummaschinen einfliegen zu können. Die Erklärung der Europäischen Kommission ist nun jedoch auch kein direkter Freibrief. Es gibt gewisse Auflagen zu erfüllen, die seit Jahren schon anstehen. Und die Partei ERC stellt sich quer. Das ist die gute Nachricht. Die Integrität des Ortes steht auf dem Spiel. Gemeint ist das Feuchtbiotop mit seinen seltenen Vogelarten. Es geht um 27 Hektar Schutzgebiet, die Lagune von La Ricarda im Llobregat-Delta. Der Plan CEPA, C-E-P-A, das ist auf Spanisch Zona de Especial Protección de Aves, besondere Vogelschutzzone, von vor über 20 Jahren ist immer noch nicht verwirklicht. Das heißt, die Schutzbestimmungen sind immer noch nicht erfüllt worden. Die Regierung IA sucht jetzt die definitive Formel, um alle Bedürfnisse der Beteiligten unter einen Hut zu bringen. Die Ansprüche der Vogelschützer, der Agrikultoren, der Anwohner und der Flughafenbetreiber und ihrer Lobby. Keine einfache Sache. Barcelona, Hochburg des Verbrechens. Die Polizeibehörde informiert, dass in Katalonien aufgrund der Spezialoperationen gegen die Kriminalität und die Canpai genannte Operation gegen die Intensivtäterschaft bis Anfang Oktober 412 Intensivtäter hinter Gitter gebracht hatten. Diese Individuen sind für über 2000 Straftaten verantwortlich, wie es heißt. Die meisten von ihnen verüben ihre Delikte im Stadtgebiet von Barcelona, im Großraum natürlich. Vieles hier auf kleinstem Raum in der Innenstadt. Dies erklärte die Verantwortliche in der Generalitat, Frau Consellera del Interior, Nuria Parlon. Alle drei Polizeieinheiten sind hier im Einsatz. Die Mossos d'Esquadra, autonome katalanische Polizei, die Policía Nacional und die Stadtpolizei Guardia Urbana. Des Weiteren haben alle drei Polizeieinheiten eine Zahl von 20.750 Individuen identifiziert, die für insgesamt 41.745 Straftaten verantwortlich sind. Das Ziel des Plan Campai ist es, mit den Berufskriminellen aufzuräumen, die Raub und Diebstahl zu ihrer Lebensform gemacht haben. Bis zu 1.000 Beamte waren bisher im Plan Campai eingesetzt. Arbeiterklasse in Barcelona. 30% der in Barcelona Beschäftigten sind Arbeiterinnen und Arbeiter aus dem Ausland. Dies geht aus einem jüngsten Bericht des Observatori de las Migraciones y Refugio in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Metropoli hervor, Der Bericht wurde wiederum vom Rathaus in Auftrag gegeben. Ausländische Arbeitskräfte machen exakt einen Anteil von 29,5% aus. Dabei überwiegen die prekären Arbeitsverhältnisse. Über 40% dieser Menschen arbeiten für Elendslöhne. 42% der Löhne müssen für Wohnen aufgebracht werden. Das kommt auch noch dazu. Einer von vier Arbeitern und Arbeiterinnen in Barcelona stammt aus einem anderen Land. Über 60% der im Haushalt beschäftigten Menschen sind Ausländer und Ausländerinnen. Im Hotelsektor sind es sogar 47%. Kinostadt Barcelona. In zwei Wochen beginnt hier in Barcelona das Inedit Film Festival, das sich auf Dokumentarfilme über Musik und Musikgeschichte spezialisiert hat. Es wird vom 23. Oktober bis zum 2. November andauern. Ort wird das Aribau Kino hier im Zentrum von Barcelona sein, direkt an der Plaza Universidad. Und auf dem Programm stehen insgesamt 71 Filme. Auftaktfilm wird die Rockparodie This is Spinal sein. Neben historischen Beiträgen über Musikgrößen wie Depeche Mode, Boy George, Carl Craig und Ellie Willis wird es auch einen Film über das kanadische Woodstock geben, das von John Lennon und Yoko Ono einst gerettet worden war. Das Revival 69, The Concert That Rocked the World. Auch große Stars im Schatten werden präsentiert, etwa Nick Cave und die Bad Seeds und ein Film über die Latino-Musik La Salsa Vive. Ebenfalls werden lokale Größen vorgestellt, so Tete Montoliu, der Jazzpianist, in dem Film Tete Tocarlo Invisible und die musikalische Underground-Ikone Barcelonas Victor Nubla. Also Programm anschauen und hingehen. Thema Krieg und Frieden. Katalonien wird in den kommenden Jahren etliche Millionen in die NATO-Verteidigungsstrukturen investieren, genauer gesagt in sogenannte Abwehrsatellitentechnologie. Dabei soll das Geld vor allem in private Unternehmen fließen und in Start-ups, wie das heute so schön heißt. Spanien hat erst seit 2020 eine sogenannte Weltraumagentur, eine Agencia Espacial, und Katalonien hat vor 3 Jahren einen eigenen Kleinsatelliten ins All gehievt. Laut Presseangaben hat die Generalitat von Katalonien jetzt einen eigenen strategischen Aktionsplan ausgearbeitet, um bis zum Jahr 2030 zusammen mit 20 Investoren und 15 Privatunternehmen nicht näher bezeichnete Strukturen zur Abwehr und Telekommunikation im All und im Luftraum zu schaffen. Dabei unter anderem sind die Firmen Airbus, Open Cosmos, Pangea, GMV oder GMEV, Indra und viele andere mehr. Betont wird von den Politikern und Ingenieuren, dass das Ziel sei, Teil einer europäischen Satellitenkommunikationsstruktur zu werden, die gerade im Entstehen ist, um technologisch mit China und den USA mithalten zu können, ohne von diesen abhängig zu sein. Thema Menschenrechte und Vernichtungskrieg. Bis auf eine Teilnehmerin sind inzwischen alle Aktivisten, die an der Global Summit Flotilla teilgenommen haben, nach Spanien zurückgekehrt. 28 waren es am vergangenen Montag, dem 6. Oktober. Die Aktivisten und Aktivistinnen, die vor 2 Wochen in 50 Schiffen aufgebrochen waren, um der hungernden und verängstigten Bevölkerung Palästinas Medikamente und Lebensmittel zu bringen, berichten einhellig von schweren Menschenrechtsverletzungen durch die israelische Armee. Sie seien gefoltert, misshandelt, beschimpft und auf verschiedene Arten gedemütigt worden, erklärte zum Beispiel der Journalist Carlos de Barons von El País. Man habe sie unter unerträglicher Hitze in einen engen Lieferwagen eingesperrt und zudem noch die Heizung aufgedreht. Ein türkischer Aktivist sei bei der Verhaftung in einem Nebenzimmer zusammengeschlagen worden. Andere Aktivisten berichten, dass man ihnen Wasser und Essen verweigert habe. Einem Aktivisten, der nach einem Arzt verlangte, wurde gesagt, man habe für Tiere keine Ärzte. Néstor Prieto, ein weiterer Teilnehmer der Flotilla, erzählt vor der Presse in Madrid, wir wurden geschlagen, an Händen und Füßen gefesselt, über den Boden geschleift, beschimpft. Die Israelis haben uns nicht schlafen lassen und Medikamente verweigert. Auch die frühere Bürgermeisterin von Barcelona, Frau Ada Colau, befand sich an Bord eines der Gaza-Solidaritätsschiffe. Adakolau berichtet von Misshandlungen und Demütigungen. So habe unter anderem in ihrer Gefängniszelle in der israelischen Wüste ein Foto gehangen, auf dem das zerstörte Gaza zu sehen war. Willkommen im neuen Gaza, stand zynisch darunter. In diesem Gefängnis, so Golau, befinden sich 11.000 Palästinenser, die Hälfte ohne Anklage. Darunter sind hunderte Kinder. Laut UN sind in diesem Knast schon mindestens 75 Personen gestorben. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg berichtet von der unmenschlichen Behandlung, der sie im israelischen Gefängnis unterzogen wurde. Sie wurde in eine stark verwanzte Zelle gesteckt und man ließ sie hungern. Der türkische Aktivist Ersin Çelik erzählt, dass Greta von Soldaten an den Haaren über den Boden geschleift wurde. Sie wurde geschlagen und gezwungen, die israelische Flagge zu küssen. Der rechtsradikale israelische Sicherheitsminister erklärte gegenüber der Presse, er sei stolz darauf, dass die Verhafteten die Behandlung erfahren hätten, die Terroristen verdienen. Es sei hier noch einmal betont, die Aktivisten der Gaza Global Summit Flottille wurden rechtswidrig in internationalen Gewässern überfallen und in israelische Gefängnisse verschleppt. من هذه المدينة ديال برشلونة واش كتسمعوا الراديو الحر كونتراباندا اف ام ارض حتى شي واحد نيمانسلاند. Thema Wohnhölle 2. Es gibt eine Meinungsumfrage hier in Katalonien. Laut einer jüngsten Meinungsumfrage des CEO, des Centre d'Estudis d'Opinion, Meinungsforschungsinstituts, nimmt der Unmut der Katalaninnen und Katalanen über die Wohnsituation inzwischen den ersten Platz auf der Problemthemenliste der Innenpolitik ein. Einer von fünf Befragten erklärt, dass der Zugang zu Wohnraum, Miete und Hypothek eingeschlossen ihre Hauptsorge sei. Schon ein Drittel des Einkommens geht inzwischen fürs Wohnen drauf. Weitere Probleme nach Prozentanteilen auf der Problemrangliste sind Unbehagen an der Politik allgemein 14%, Migration 9%, Kriminalität ebenfalls 9%, prekäre Arbeitsverhältnisse 5%, Gesundheitswesen weitere 5%. Andere Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass für 10% der Katalanen die Immigration und die Kriminalität als das Hauptproblem in Katalonien angesehen werden. Andere Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass für 10% der befragten Katalaninnen und Katalanen sowohl die Immigration als auch die Kriminalität als das Hauptproblem in Katalonien angesehen werden. Barcelona, die Stadt und die Alten. Aktives Altwerden unter diesem Titel brachte El Periodico am vergangenen 7. Oktober eine groß angelegte Reportage über alte Menschen in Barcelona und ihre Aktivitäten. Wenn man näher hinschaut, sieht man, dass der Text eine vom Rathaus als Eigenlob gedachte Reportage ist. Hier ein paar Fakten und Themen. Barcelona sei die Freundin der alten Leute, heißt es in der Überschrift. Das Rathaus habe, so weiter, eine Reihe von Initiativen ins Leben gerufen, damit es für alte Menschen möglich sei, die Stadt in Sicherheit und Gesundheit zu genießen. 21,1% der Bevölkerung Barcelonas ist älter als 65 Jahre. 60% der alten Menschen sind Frauen. Im Altersabschnitt zwischen 65 und 75 Jahren sind dies 56,6% Frauen. Ab 85 Jahren sind schon fast 70% Frauen. Das heißt, Männer sterben früher in Barcelona. Ein paar Initiativen für alte Menschen, die dort aufgezählt werden. Da gibt es einmal die Fira Grau, also die graue Messe könnte man das nennen. Eine Messe mit Produkten, Dienstleistungen und Technologie, die für die Verbesserung der Lebensqualität alter Menschen konzipiert sind. Die nächste Ausgabe findet im Mai 2026 statt. Dann gibt es Vincles BCN. Das ist ein Kommunikationsnetz, das über Videoschaltung, WhatsApp etc. funktioniert und alte Menschen nach Interessensgebieten miteinander verbindet. Museumsaktivitäten gibt es auch, speziell für alte Leute. Viele sind Gratisführungen in den 38 Museen der Stadt. Dann gibt es die Initiative La Gran Pantalla, die große Leinwand, das internationale Filmfestival für alte Menschen von Barcelona, bringt spezielle Spielfilme und Dokumentarfilme über die Probleme und Lebenswelten alter Menschen. Und dann gibt es noch Retos por BCN, Führungen, die circa eine Stunde dauern und verschiedene Teile der Stadt erforschen. Und die Cantagran, das sind Chöre, denen kann man sich anschließen. Da kann man zuerst einmal einen digitalen Kurs machen, beziehungsweise eine Ausbildung, und kann sich dann einem der großen Chöre anschließen. Bleiben wir noch bei zwei weiteren Gute-Laune-Nachrichten hier aus der Stadt. Da ist BCN, Tag der offenen Türen. Die Aktion 48 Stunden Open House lädt am kommenden 25. und 26. Oktober ein, Orte zu besuchen, die üblicherweise für das allgemeine Publikum nicht zugänglich sind. Es ist inzwischen die 16. Ausgabe dieser Initiative und die lockt von Jahr zu Jahr mehr Besucher an. Letztes Jahr waren es bereits 75.000, die 136 Gebäude besichtigten, etwa den Park Virgili in Valcarcas, den Botanischen Garten auf dem Montjuïc, den Wolkenkratzer der Telefonica im Forum, die Mapfre-Torres, die spektakulären Mapfre-Türme, oder die Aussichtsplattform des Magba-Museums. Wer also die Stadt etwas näher kennenlernen möchte, abseits vom normalen Touristenkram, sollte sich die Tage der offenen Tür in den Kalender schreiben. Und die letzte Nachricht widme ich noch einmal dem Kino. Es gibt in der Kinostadt Barcelona, beziehungsweise hier direkt vor den Toren, die 58. Ausgabe des berühmten Festivals des fantastischen Films in Sitges. Das hat am Donnerstag, den 9. Oktober, seine Tore geöffnet. 10 Tage Horror und Fantastik auf der Leinwand werden dem Publikum in dem idyllischen Badeort, wie gesagt, vor den Toren Barcelonas, geboten. Die neuesten Werke des Genres von bekannten Cineasten, aber auch hochklassige B-Filme, werden den Zuschauern Entsetzensschreie und nervöse Lachanfälle angesichts des Grauens entlocken. 15 herausragende Filme des Genres Schrecken und Entsetzen schlägt zum Beispiel Juan Manuel Freire in El Periódico vor. Ich zitiere nur einen, der heißt Vieja Loca von Martin Mauregul. Das ist ein klaustrophobischer Thriller, in dem die große alte Dame des spanischen Films, Carmen Maura, die Haupthorrorattraktion spielt. Carmen Maura ist auch die Empfängerin des Ehrenpreises der diesjährigen Festspielausgabe von Sitges. Also, Programm unter Festival de Cine Fantástico Sitges anschauen und hinfahren. 30 Minuten mit dem Zug von Barcelona Paseo de Gracia aus. Ein Katzensprung. Yo! Schluss unserer Sendung wie immer Kino im Niemandsland. Heute hat einmal Bammel das Wort. Bitte. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, lieber Dedi, vielen Dank für die Einladung. Ich bin immer wieder zu Gast mit einem Beitrag für Radio Niemandsland hier auf Kontrabanda FM und ich freue mich sehr. Wir haben es schon angekündigt in der letzten Sendung. Vor der Haustür hier in Barcelona bzw. im Zentrum der Stadt findet statt das In-Edit Musik-Dokumentarfilm-Festival. Es gibt mehrere Gründe, meiner Meinung nach, dahin zu gehen, aber der wichtigste ist eigentlich, ich finde, Musik ist immer noch live am schönsten und Kino bzw. Dokumentarfilm gehört auf die große Leinwand, also ins Kino. Kino gehört ins Kino. Und das lässt sich gut kombinieren. Musikfilme finde ich oftmals doch eher nicht für das Heimkino geeignet. Umso schöner mit vielen Leuten in einem großen Saal bei gutem Sound auf der großen Leinwand. Und davon gibt es jede Menge beim In-Edit Film Festival vom 23. Oktober bis 2. November an ganz vielen Veranstaltungsorten in Barcelona. Wenn ihr das genau rausfinden wollt, wo die einzelnen Filme und Musikveranstaltungen das Auditorium dazu, Rahmenveranstaltungen dazu stattfinden, dann geht ihr auf die Internetseite es.in-edit-org und da findet ihr alle Infos einfach in Edit googeln. Seht ihr schon. Sie sprechen hier auf ihrer Website davon, dass es das seit 20 Jahren gibt, dass sie im Jahr mehr als 35.000 Besucher haben, in 12 Tagen bei 120 Projektionen, Estrenos, Conciertos, Actividades de Industria y Eventos Repartidos por la Ciudad. Also es wird eine Menge geboten. Dedi, willst du vielleicht kurz was dazu sagen oder soll ich schon einen Film vorstellen? Ich habe mir 3 Stück rausgesucht, die ich persönlich gerne vorstellen möchte, die meinen persönlichen Musikgeschmack treffen. Aber das ist ja das Tolle an dem Festival, dass sie für viele verschiedene Musik- und Filmgeschmäcker viel Material bieten. Und vielleicht willst du kurz was einwerfen. Och Bammel, ich denke, ich überlasse die ganze In-Edit-Sache jetzt erstmal dir. Und wenn nachher Zeit ist, werde ich selber noch einen Film vorstellen. Also, schieß einfach mal los mit deinen 3 Filmen, die du vorstellen möchtest. Film Nummer 1, der Eröffnungsfilm Spinal Tap 2, The End Continues von 2025. Genau wie der ursprüngliche Spinal Tap, ein Mockumentary-Film, ein Musikfilm über eine Band, die es eigentlich nie gegeben hat, von 1984. Der Regisseur heißt Rob Reiner, später durch ganz tolle Hollywood-Komödien und Fantasy-Filme berühmt geworden. Ich fand Spinal Tap schon damals richtig klasse. Ich habe den als junger Mann gesehen. Es gab damals nicht die Möglichkeit, viel Heavy Metal im Kino zu sehen. Und irgendwie habe ich am Anfang gar nicht geschnallt als junger Mann, dass sich um eine Fake-Doku handelt. Und ich fand den damals total amüsant, weil ja, diese Figuren und das ganze Ding ist irgendwie super. Und jetzt, 2025, also 40 Jahre später, haben sie ein Rip-Off oder eine Fortsetzung gemacht, die 15 Jahre nach der finalen Show dieser Band, die es natürlich auch nicht gegeben hat, stattfindet. Und ich stelle mir total irre und sehr, sehr amüsant vor. Bestimmt genauso toll wie der Originalfilm. Und das ist der Eröffnungsfilm. Die sprechen davon, es gibt einen Drink umsonst zur Eröffnung. Das würde ich nicht als Anlass nehmen, dahin zu gehen, sondern tatsächlich diese tolle Mockumentary Rock Doku. Spinal Tap 2. Läuft am 23. Oktober als Auftaktfilm. Gut, groß im Kalender anstreichen. Den Freidrink werden wir trotzdem nicht verachten. Dann mal weiter im Text, Bammel. Zweiter Film. Punk und Heavy Metal. Davon gibt es jede Menge zu sehen auf dem Festival. Natürlich auch viele andere Sachen, aber ich muss ehrlicherweise sagen, das ist so ein bisschen mein Fachgebiet. Der Film heißt Creator, Hate and Hope. Läuft seit Anfang September bereits in den deutschen Kinos. Ist ein Dokumentarfilm über die Thrash-Metal-Band Creator, gegründet in den frühen 80er Jahren im Ruhrpott in Deutschland. Das war mir selber als junger Mann, als ich angefangen habe, diese Band zu hören, überhaupt nicht klar, weil die schon damals irgendwie überhaupt nicht deutsch wirkten. Und Endless Pain ist eines ihrer ersten Alben. Ich glaube, das ist sogar ihr erstes Album. Ja, es ist das Debütalbum. Das war auch eine meiner ersten Platten in diese Richtung gewesen, die ich mir als junger Mann mit 16 gekauft habe. 40 Jahre später nehmen sie das als Auftakt, um die Bandgeschichte ein bisschen zu beleuchten, die hochspannend ist. Nicht nur der Sänger Mille Petrozza hat da eine ganze Menge zu sagen, sondern auch andere prominente Musiker, hauptsächlich aus Deutschland. Und das Spannende ist, dass diese Band eigentlich nie dem Klischee einer typischen Metal-Band gerecht geworden sind. Das heißt, sie sind nicht irgendwie völlig besoffen, irgendwie vor oder nach dem Konzert durch die Gegend gerannt. Soweit ich weiß, ist Mille Petrozza schon seit vielen Jahren Vegetarier oder vegan. Und die Band hat auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie eine starke antifaschistische Haltung haben. Zentrale Schlüsselszene dieses Dokumentarfilms ist ganz sicher der Besuch von Mille Petrozza, also dem Sänger, und Mike Weichert, dem Sänger von der Band Heaven Shall Burn, in der Gedenkstätte Buchenwald, wo die nochmal so ganz klar ein Statement abliefern zu der antifaschistischen Haltung. Dazu kommen Interviews mit vielen mehr oder weniger prominenten Leuten aus der Heavy Metal und Punk Szene. Dabei ist der Sänger von Tankard, Marcel Schirmer von Destruction, Scott Ian von Anthrax, also jede Menge Stoff für Leute, die Thrash Metal mögen, und wer das nicht mag, der ist aufgefordert, da reinzugehen, weil man kann eine ganze Menge lernen über eine der spannendsten deutschen Bands, und das ist doch schon ein Grund, in so einen Dokumentarfilm zu gehen, oder? Ich mach mal das Mikro wieder rüber zu Dedi, und dann habe ich gleich noch einen dritten Filmtipp für euch. Okay, nochmal zur Orientierung für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Niemandsland-Kino-Experte Bammel berichtet über das bevorstehende In-Edit-Festival hier in Barcelona. Ein sehr wichtiges Ereignis für alle Kinofreunde und Freundinnen. Bitte den dritten Film, Bammel. Nochmal Punk beim In-Edit-Film-Festival in Barcelona. Und mein dritter Filmvorschlag, den ich mache, heißt Queer as Punk. Ist ein Dokumentarfilm aus Indonesien bzw. Malaysia. Die Filmemacherin heißt Jiwen Chen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Weltpremiere dieses Films war in Busan, beim Busan International Film Festival. Der Film lief im Forum der Berlinale dieses Jahr, 2025, und ist ein Dokumentarfilm über die LGBT-Punkband Shdiem. Ich würde sagen, das klingt richtig spannend. Wahrscheinlich ist es nicht einfach, in der politischen Landschaft in einem sehr stark religiös-muslimisch geprägten Staat mit pinken, queeren oder LGBT-Punk-Themen auf die Bühne zu gehen. Und der Film ist, glaube ich, einer von den Außenseiterfilmen, der wahrscheinlich nicht so ein ganz großes Interesse findet bei mir persönlich. Und ich hoffe, bei euch, lieben Hörerinnen und Hörern, auch. Und ich glaube, damit habe ich meine drei Filme abgeliefert. Queer as Punk aus Malaysia, englisch und malaysischer Originalfassung. Datum, Infos zu den einzelnen Filmen, die ich hier genannt habe, und zu diesem Film. Bitte checkt die Website vom In-Edit Film Festival in-edit-org. Und vielen Dank fürs Zuhören. Jede Menge Punk gibt es auch immer im Radio Niemandsland. Hoffentlich auch in der nächsten Sendung wieder mit Kinotipps verbunden. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Bammel, für die Orientierung und den Überblick über das In-Edit Film Festival hier in Barcelona, das ab dem 23. Oktober losgeht in der Stadt. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich dafür, dass Sie uns zugehört haben, und bleiben Sie weiter an den Radiogeräten. Bei Kontrabanda FM gibt es noch weiteren spannenden Hörstoff. Tschüss, agur, adeo, sagt Ihr Detlef Hirskartz.